Erster, der Älteste, schreibt an eine besondere Frau und ihre Kinder. Ich liebe euch sehr. Auch alle anderen, die die Wahrheit kennen, lieben euch. Zweiter, wir lieben euch, weil die Wahrheit in uns ist. Und die Wahrheit bleibt für immer bei uns. Dritter, Gott, der Vater und Jesus Christus, sein Sohn, werden gut zu uns sein. Sie werden uns Liebe und Frieden geben. Wir haben die Wahrheit und die Liebe. Vierter, ich freue mich sehr. Ich habe einige von deinen Kindern getroffen. Sie leben so, wie Gott es gesagt hat. Fünfter, liebe Frau, ich schreibe dir jetzt. Ich schreibe dir kein neues Gebot. Ich schreibe über das Gebot, das wir von Anfang an hatten, wir sollen einander lieben. Sechster, wenn wir Gott lieben, tun wir, was er sagt. Das ist das Gebot, das ihr von Anfang an gehört habt, lebt danach. Siebter, viele falsche Lehrer sind in der Welt. Sie sagen, dass Jesus Christus nicht als Mensch gekommen ist. Wer das sagt, ist ein Betrüger und gegen Christus. Achter, passt auf euch auf. Verliert nicht, was ihr gelernt habt. Dann bekommt ihr vollen Lohn. Neunter, wer nicht an der Lehre von Christus festhält, hat Gott nicht. Wer an der Lehre festhält, hat den Vater und den Sohn. Zehnter, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, nehmt ihn nicht in euer Haus auf. Grüßt ihn auch nicht. Elfter, wer ihn grüßt, hilft ihm bei seinen bösen Taten. Zwölfter, ich möchte euch viel schreiben. Aber ich will es nicht mit Papier und Tinte tun. Ich hoffe, bald zu euch zu kommen und mit euch zu reden. Dann ist unsere Freude groß. Dreizehnter, die Kinder deiner Schwester, die auch besonders ist, grüßen dich.